1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Das heißt, ihr könnt hier gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Jutta und Jutta ist 48. Hallo Jutta. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Also mir ist Folgendes passiert. Ja. Mein Vater ist verstorben. Mhm. Wann? Und ich habe das Haus geerbt. Wann ist er verstorben? Vor 2 Jahren. Ja. Hab auch Geld geerbt. Mhm. Wie viel, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie viel, wenn ich fragen darf? Das waren 45.000 Euro. Nicht schlecht. Dann bin ich mit den Kindern ins Haus gezogen. In das Haus vom Vater. Genau. Mhm. Mit den 2 Kleinen, der Große war ja schon ausgezogen. Bin in das Haus gezogen. Die Mutter lebt auch nicht mehr? Nee, die ist vorher gestorben. Ja. Mhm. Dann haben die Kinder ausgelost, es waren unten 4 Zimmer und oben 4 Zimmer. Mhm. Unten war Wohnbereich, oben war Schlafbereich. In diesem großen Haus hat der alte Herr zum Schluss alleine gelebt? Ja, genau. Ja. Dann haben die Kinder ausgelost, welches Zimmer sie haben wollten, weil in einem Zimmer ist der Opa verstorben. Mhm. Und mein Kleiner, der hat dann das Zimmer bekommen, wo der Opa verstorben ist. Mhm. Die erste Woche war Ruhe. Die zweite Woche ist der Kleine in der Nacht aufgewacht und hat geschrien, der Opa war da. Oh. Habe ich gesagt, du hast geträumt. Wie klein war der Kleine denn da? Wie viele Jahre? Sieben schon. Sieben. Mhm. Und er hat gezeigt, wir sollen in den Keller gehen. Der Opa hat gezeigt, ihr solltet in den Keller gehen? Genau. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast geträumt und es ist nie wahr und ja. Dann habe ich das ausprobiert. Hab in dem Zimmer geschlafen. Mhm, und mir ist dasselbe passiert. Doch bloß. Mhm. Du hast deinen toten Vater gesehen. Genau, und er hat immer nach unten gezeigt. Wie ist der tote Vater dir erschienen? So wie er gelebt hat. Aber hattest du schon geschlafen? Ja. Und dann bist du aufgewacht? Oder wie war das? Ich bin dann aufgeschreckt und im Traum. Durch was bist du aufgeschreckt? Das war ganz komisch. Ich habe geträumt, er steht vor mir und zeigt auch nach unten. Aber das war nur ein Traum zunächst. Habe ich gedacht. Ja. So. Dann ist mein großer Sohn gekommen und ich habe das dem erzählt. Ach so, du warst davon ausgegangen, es ist ein Traum gewesen. Genau. Ja. Dann sagt mein großer Sohn, Mama, erzähl das niemand. Die weisen dich in die Psychiatrie ein. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Genau. Und dann ist es immer schlimmer, waren immer schlimmer. Was heißt das? Und dann habe ich gesagt, so, ich verkaufe das Haus. Ja, Moment, langsam. Was heißt immer schlimmer, immer schlimmer? Für die Kinder. Der Opa ist immer wieder erschienen? Genau. Wem ist der Opa noch erschienen? Mein mittleren Sohn, der ist 15. Aha. Und der hat mir dasselbe erzählt. Hast du denn dann auch nochmal in diesem Raum geschlafen? Ja. Und der Opa ist wieder erschienen? Genau. Also dein Vater? Genau. Und dann hattest du nicht mehr den Eindruck, das ist ein Traum? Nee. Wie hast du denn deinen Vater gesehen? Wirklich ganz real, so wie er vorher war? Oder irgendwie so ein halb durchsichtiges Wesen? Das war ganz komisch. Das war so kalt, so... Es war ganz komisch. Aber du hast ihn ganz klar als Menschen gesehen. Genau. Was hat er angehabt? Der hat einen Anzug angehabt. So wie er immer angezogen war. Hat er dir in die Augen geguckt? Ja. Er hat aber nichts gesagt. Mhm. Er hat nur gezeigt. Er hat nach unten gezeigt? Genau. Also du deutest das Keller. Ja. Das war das Mysteriöse. Dieser Raum ist im ersten Stock gewesen des Hauses? Genau. Und er hat immer nach unten gezeigt. Das heißt, er könnte auch das Erdgeschoss gemeint haben, nicht unbedingt den Keller. Naja, aber der Obergau kommt ja noch. Ja, erzähl mal. Und dann ist ein Bekannter von meinem Papa gekommen und der hat zu mir gesagt, er hilft mir beim Streichen. Mhm. Übers Wochenende. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, okay. Und dann habe ich den in den Kinderzimmer schlafen lassen. Hast du ihn vorgewarnt? Hast du extra, hast du es extra gemacht, um mal auszuprobieren, ob er das auch erlebt? Genau, genau. War nicht so nett, aber egal, erzähl mal, wie es dann weitergeht. So, und der ist am nächsten Früh aufgewacht und hat gesagt, du wollen wir nicht mal in den Keller gucken. Und habe ich gesagt, du bist ja zum Streichen da. Mhm. Aber nie in den Keller zu gehen, da ist ja nur Ramsch. Nee, komm, wir gucken mal in den Keller. Dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nie in den Keller, weil... Hast du ihn denn nicht gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist mit dem Keller? Ich habe dann zu ihm gesagt, wieso sollen wir jetzt in den Keller? Und dann hat er gesagt, das ist echt komisch. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich es ihm erzählt. Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe ihn auch gesehen. Genau. Das ist ja ein Knaller. So, warum geht ihr denn, seid ihr nicht in den Keller gegangen? Warum nicht? Du musst doch mal in den Keller gehen, wenn du in ein Haus ziehst. Es war ja nur im Keller Ramsch. Ja, vielleicht hat der Vater im Keller 100.000 Euro versteckt. Nee, 65 waren es. Wie, 65? Gerade war, 45 hast du geerbt, 45.000. Genau. So, und dann war es blöde. Ich habe dann gesagt, gut, okay, weil die Kinder, der Kleine hat dann eingenässt, mit dem muss ich zum Psychologen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und in Hugusburg, das glaube ich nicht mehr, ich verkaufe das Haus, ziehe um und fertig. Und habe das auch gemacht. War damit die Geschichte zu Ende? Ich hab dann das Haus verkauft und da musste ich mir den blöden Keller räumen. Ja, jetzt halte ich mich gerade fest, was jetzt kommt. Du hast es gerade ja schon angedeutet. Wir haben dann den Keller geräumt und da war im Keller früher unten ein Badezimmer. Ja. Wo die mit Holz und Kohle geschürt haben. Ja. Und dann habe ich jemanden beauftragt, der wo das rausreißt. Ja. Und vorne, wo das Holz und Kohlen rein war. Ja, ja, ja. Ist die Tür aufgesprungen und da ist eine Geldkasse. Nein, das ist ja so. Wahnsinn. Ich sag's gerade nur so flapsig, er hatte unten Geld. Ja. Und da waren, du hast es gerade schon gesagt, 65.000 Euro. 65.000 Euro? Ja. Ist ja unfassbar. Was für eine gruselige und schräge Geschichte. Okay. Also, deine Kinder haben ihn gesehen, du hast ihn gesehen, dieser Verwandte hat ihn gesehen. Ja. Das heißt, du, spätestens jetzt glaubst du an Geister. Nee. Nee. Ja, was, wie erklärst du dir diese Erscheinung des Vaters? Ich weiß es nicht. Ich sag immer Halluzinationen oder irgendwie. Ja, vielleicht. Was, vielleicht. Weil ich glaube nie an Geister, ich glaube nie an Horoskop, ich glaube an gar nichts. Aber immerhin hast du das Haus verkauft. Ja. Ganz geheuer war die Sache dann doch nicht. Nee, ich hab's gemacht wegen die Kinder. Ach so. Kinder, du hast gesagt, der Kleine hat eingenässt. Der Kleine hat sich dann so reingesteigert, dass sie jetzt zur Zeit auf Therapie ist. Ach du je, da hört der Spaß ja auf. Da hört der Spaß ja auf. Also er wollte nicht mehr schlafen, im Dunkeln. Klar, er hat Angst, logisch, wenn man sowas erlebt. Er hat eingenässt und... Und ihr habt ihm ja die ganze Geschichte auch erzählt, dass da unten Geld liegt wahrscheinlich, ne? Weiß ja, er war ja live dabei. Er war live dabei, das heißt, er versteht die gesamten Zusammenhänge. Ja doch, also den Opa, den hat er gesehen, der Opa zeigt nach unten das Geld. Ich meine, so meine ich das. Das hat er ja alles mitbekommen. Also das war ganz... Mann, aber dennoch, wie siehst du denn die ganze Sache jetzt so im Nachhinein? Ich weiß es nicht. Also das Komische war ja dann, wenn wir umgezogen sind, ich habe seitdem, das ist jetzt ein Jahr her, nicht mehr von meinem Vater geträumt, gar nichts mehr. Mhm. Nichts, diese Ruhe. Wohnt ihr jetzt in einem anderen Haus? Ja. Und so ein hauchdünne Angst, er könnte jetzt auch wieder erscheinen, hast du nicht? Mhm. Das wäre noch schöner, wenn er jetzt in dem Haus auch noch Geld finden würde. Und, nee, also nein. Das natürlich nicht. Ich finde ganz interessant, dass wenn du sowas oder wenn deine Familie sowas Heftiges erlebt hat und du hast sowas erlebt, dass du dennoch sagst, nee, ich glaube nicht an Geister, das muss irgendeine andere Erklärung geben. Ja. Ich glaube das ja auch, dass es vielleicht irgendeine andere Erklärung gibt, die wir nur noch nicht imstande sind, vielleicht zu begreifen als Menschen. Das muss nicht unbedingt ein Hinweis auf Jenseits- und Geisterwelt sein. Aber da teilen sich natürlich die Meinungen enorm. Also ich muss sagen, ich habe mich dann auch beschäftigt. Mhm. Und habe gedacht, wieso, warum? Und also ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass ganz viele heute Nacht ein bisschen Angst haben, wer so vor ihrem Bett stehen könnte, wenn die Leute nachher eingeschlafen sind. Nein, nein, ich will keine Angst machen. Es wird alles gut. Ich habe auch keine Angst, jetzt irgendwie habe gesagt, Leben nach dem Tod oder so. Ja, glaubst du denn an das Leben nach dem Tod? Gewisserweise ja. Wenn man daran glaubt, muss man ja nicht unbedingt an Geister glauben. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es war aber wirklich ein Phänomen und jeder hat zu mir gesagt, sag nichts, die weisen dich ein, die sagen, du bist verrückt oder irgendwie. Also ich sage jetzt nicht, dass du verrückt bist, ich glaube, dass es so merkwürdige Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Es war irgendein Phänomen, letztendlich ja sehr, sehr abgesehen davon, dass der kleine Junge jetzt in Therapie ist und wir hoffen, dass er sich sehr bald erholt und dass wieder alles wirklich gesund wird, habt ihr ja eine schöne, fette Summe Geld bekommen, ne? Das ist ja nicht schlecht. Jutta, vielen Dank für die sehr ungewöhnliche Geschichte, die du uns erzählt hast. Also das war echt. Das glaube ich. Alles Gute dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch noch irgendetwas Gruseliges erlebt habt, ich höre es immer wieder gerne und ich glaube, wir alle hören das ganz gerne. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist ein Mensch mit dem Namen Seltschuk. Stimmt das? Ja, richtig. Ein Mann. 33 bist du? Mhm. Was ist dein Thema, Seltschuk? Weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist meine Beziehung zu meiner Lebensgefährtin. Ja. Ist Seltschuk ein türkischer Name? Ja, richtig. Ja. Die Beziehung zu deiner Lebensgefährtin. Wie lange seid ihr schon zusammen? Über 6 Jahre jetzt. Mhm. Und was läuft da jetzt nicht so richtig rund? Eigentlich gar nichts. Nur Probleme. Ja. Fangen wir mit den gravierendsten, was du glaubst, mit den gravierendsten Problemen an. Ja, gravierendste Probleme sind halt, dass ich vermute, dass die Beziehung bald zum Ende neigt. Warum glaubst du das? Weil ich das Gefühl habe, weil sie mir das so rübergibt. Vielleicht gebe ich es ihr auch so rüber, vielleicht nimmt sie es auch so auf. Und deswegen entsteht dadurch halt so kleine Reibereien, wie zum Beispiel, dass sie, wenn ich sie was frage, schon Angst habe, irgendwas zu fragen, damit ich nichts falsch sage, gibt sie halt unnötige Kommentare oder Antworten, die einfach so... ich sag jetzt nicht wehtun, aber das schon wieder dann aufregt. Habt ihr sehr viel gestritten in der letzten Zeit? Ja. Geht's dann auch schon mal hart zur Sache? Also jetzt nonverbal nicht. Also es geht nur mit Worten. Ja. Es gibt keine körperliche Gewalt. Nein, nein. Worüber streitet ihr? Will ich auch nicht. Ja, es sind halt Alltagssachen, wie zum Beispiel, ich bin tagsüber berufstätig und sie ist abends berufstätig. Mhm. Und dann bleibt halt der Haushalt an ihr hängen, weil es einfach halt nicht anders geht. Mhm. Und dann haben wir ja noch eine gemeinsame Tochter, die ist 4. Mhm. Mhm. Kindergarten und etc. Haus sauber, Wohnung sauber machen, dies und das, einkaufen, das und dies und jenes. Und dann bleibt das alles ein bisschen auf der Strecke und abends, wenn ich nach Hause komme, da will ich einfach nur duschen, essen und ein bisschen mich mit der Kleinen unterhalten. Aber das heißt, die Kleine kriegt dann ja auch das alles mit, dass die Eltern sich nun wirklich nicht mehr verstehen. Ja klar, aber wir versuchen es halt so gut es geht. Ja, so gut es geht. In ihrer Gegenwart. Gibt es noch Zärtlichkeiten zwischen euch beiden? Also man nimmt sich nicht in den Arm, es gibt keinen Kuss, mal kein Streicheln. Kuss halt guten Tag und tschüss und das so trocken halt. Gibt es auch keinen Sex mehr zwischen euch? Nein. Nein? Nein. Wie lange nicht mehr? Ja, ungefähr nachdem die Kleine geboren ist, ein paar Monate später. Also sprich fast jetzt, ja, 4 Jahre ganz normal. 4 Jahre keinen Sex mehr? Ja. 4 Jahre keinen Sex mehr? Ja, das ist hart, ne? Warum? Woran liegt das? Willst du nicht? Ich, natürlich will ich, klar. Sie will nicht? Ich weiß nicht, ob sie nicht will, aber es kommt halt nie so etwas rüber. Naja, aber du wirst es doch am Anfang noch versucht haben. Wie hat sie sich ja, dann klar, verhalten? Natürlich. Ihre Ausrede war halt immer durch die Schwangerschaft, dass sie zu viel zugenommen hat, gewichtsmäßig. Mhm. Dass sie sich nicht wohlfühle und dass es keinen Spaß macht und all dies halt. Und bei der Ausrede, die wurde ganz lange hingezogen und irgendwann... Ja, und dann einfach irgendwie vergessen und unterdrückt und einfach totgeschwiegen. Glaubst du, dass sie einen anderen hat? Nein. Du hast auch keine andere Frau? Ich habe auch keine, nein. Redet ihr denn über eure sehr problematische Lage, versucht ihr mal zu reden, was die Ursachen sind? Ja, die Ursachen... ja, wir versuchen es irgendwie, aber dann kommen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner und dann heißt es immer ja immer die gleichen Sachen, Kleinigkeiten und... Was glaubst du, ich frage dich jetzt, und was glaubst du denn, nur du, Selçuk, was glaubst du, was die Ursache ist, dass diese Ehe eigentlich tot ist? Tja, ich denke mal, man hat sich aufeinander gelebt. Man hat sich nichts mehr zu sagen, wir haben zwar immer noch die gleichen gemeinsamen Freunde und ja... Man hat sich auseinandergelebt und als sie schwanger war, ein paar Wochen war sie schwanger, da habe ich halt einen Fehltritt gemacht, was ich immer noch bedauere. Das mir auch heute bis heute an den Kopf vorwirft, immer bei größeren Streitereien, ist, dass ich ein kleines Techtelmechtel hatte mit einer Arbeitskollegin. Was heißt Techtelmechtel? Was hast du gemacht? Ja, nur Küssen, Knutscherei. Also es kam zum End. Einmal passiert oder mehrfach? Wir haben es insgesamt 3-mal getroffen, dann ist es halt draufgekommen. Und 3-mal geknutscht? Ja. Aber das liegt ja nur so viele Jahre zurück. Ja. Und damit kommt sie bis heute nicht klar. Ja, klar. Ja, das ist natürlich albern. Das ist natürlich ein vorgeschobener Grund. Ja, und da sind halt noch dazwischen halt in den 4 Jahren, klar, habe ich hier und da mal im Internet ein bisschen, wie jedermann das, denke ich mal, auch macht, ein bisschen rumgesurft und hier und da. Und das hat sie natürlich dann gesehen, beziehungsweise mich erwischt oder... Auf Sexseiten. Ja, und meinen Verlauf halt durchgesucht und alles. Und so kam das halt raus. Und ich denke mal, das sind diese Punkte, die halt... Und es gab dann wieder Krach. Ja, ja, klar. Nachdem sie das denn gesehen hat. Mhm. Ja, genau. Liebst du sie denn noch? Irgendwo schon. Eigentlich, ja. Na, irgendwo und eigentlich. Was heißt irgendwo und eigentlich? Ich möchte die Beziehung nicht beenden. Ich will an der Beziehung arbeiten. Ich will sie nicht verlieren, also meine Familie nicht verlieren. Aber die Beziehung ist seit 4 Jahren tot. Sexuell gesehen, ja. Ja, so wie du es sonst erklärst, erzählst ja auch. Hast du Freude noch in dieser Beziehung? Im Moment nicht. Wie lange schon nicht mehr? Das geht ungefähr. Kann man sagen, so 1 Jahr ungefähr. Vorher gab es doch noch ein bisschen Freude. Ja klar, vorher konnte mir wenigstens so ein bisschen lachen oder... wir haben schon damals vorher geredet, einfach geredet. Ne? Aber 1 Jahr keine Freude mehr, ist ja auch schon ein schlimmer Zustand. Ja. Eigentlich schreit das ja hinaus, hier ist alles faul. Ja. Vielleicht ist auch alles tot. Vielleicht klammerst du einfach nur an der Idee einer Beziehung und deiner Familie, natürlich verständlicherweise auch durch das Kind. Vielleicht ist die Wahrheit aber, dass es überhaupt gar keine Grundlage mehr gibt. Das müsste man klären. Bist du denn ein Typ, ist sie ein Typ, dass ihr zusammen zu einer Eheberatung geht? Ja, ich würde auf jeden Fall. Also ich habe sie schon ein paar Mal vorgeschlagen. Will sie nicht? Sie würde auch gerne wollen, aber es ist halt nur beim Vorschlag geblieben. Also keiner hat irgendwie die Initiative ergriffen und gesagt, okay, so, wenn du sagst, ich will mich jetzt in diesem Moment nicht von meiner Frau trennen, ist das richtig? Ja. Gut. Dann musst du das jetzt forcieren, dass ihr so schnell wie möglich einen Termin in einer Beratungsstelle bekommt. Du musst handeln, finde ich. Und wenn die Gespräche in der Eheberatung erweisen, dass wirklich nichts mehr da ist, dann ist es halt so, dann ist es sehr traurig, aber dann muss man das akzeptieren. Vielleicht gibt es aber eine klitzekleine Chance noch, dass da vielleicht doch noch was in Bewegung kommt. Aber das geht nur, wenn du jetzt auch ein bisschen Dampf machst. Durch diese Therapie meinst du jetzt, ne? Ja, dass du auf jeden Fall schon mal ihr das nochmal vorschlägst und dass du auch einen Termin dann machst und einfach die Sache anschiebst, dass ihr beiden dahin geht. Was wäre denn, wenn ich jetzt hinter ihrem Rücken erstmal den Termin so machen würde? Ohne ihr. Sag's ihr doch. Spiel da mit offenen Karten. Sag, du hättest dir nochmal Gedanken gemacht, du möchtest wirklich jetzt so einen Termin machen. Mal sehen, wie sie reagiert. Wenn sie sagt, nee, und wenn sie rumdruckst, dann sagst du, ich möchte ihn aber machen und ich mache jetzt einen. Ja, wenn sie nicht mitkommt. Dann gehst du erstmal alleine hin. Mal sehen, wie sie dann reagiert. Und dann hast du da auch schon mal einen Gesprächspartner, mit dem du auch alles weitere überreden kannst. Ja. Ja. Beispiel jetzt auch zum Beispiel. Jetzt bin ich die ganze Zeit jetzt draußen, ich muss morgen arbeiten. Hm. Und morgen früh muss ich mir dann anhören, irgendwelche Unterstellungen, dass ich irgendwo war. Und wenn ich die Wahrheit sage, glaubt ihr nicht mal. Also ja. Ist schon krankhaft. Deshalb, Selçuk, das ist ja kein Leben. Du bist ein junger Mann von 33, ist doch kein Leben sowas. Das ist doch eigentlich nur Stress, was du da erlebst. Ja, klar. Deswegen muss was passieren. Und immer musst du auch einberechnen, dass vielleicht das Schlimmste passieren könnte, nämlich die Trennung. Vielleicht ist das aber auch gar nicht das Schlimmste. Ich schlage vor, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch sprichst. Der dir die entsprechenden Adressen noch gibt, vielleicht in deiner Umgebung, wo du oder wo ihr hingehen könntet, und da musst du es machen. Okay. Dann wünsche ich viel Glück und alles Gute, Selçuk. Ja, danke auch dir. Auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Sascha. Sascha ist 31. Hallo. Ein rauschender Sascha. Genau. Du fährst Auto. Die etwas größere Variante. Du fährst LKW. Ich hoffe natürlich mit Freisprechanlage. Jawohl. Natürlich. Genau. Wobei, im Stehen wäre noch besser zu reden, aber naja. Ich bin dabei. Sobald ich die nächste Möglichkeit habe, bleibe ich stehen. Sehr gut. Um was geht's, Sascha? Naja, ich wollte dir eigentlich nur mal die letzten 8 Monate so von mir erzählen. Also es war der 17.12. letztes Jahr. Ja. Da bin ich nach Hause gekommen. Von der Tour und habe mich gefreut auf meine Frau und meine Kinder. Muss dazu sagen, ich bin seit 10 Jahren verheiratet oder war seit 10 Jahren verheiratet und habe 3 Kinder. 3 Kinder, ja? Ja, 6, 4 und 1,5. Ja? Ja, und ich mache dann die Tür auf und da steht mein bester Freund da und drückt mir meine Reisetasche in die Hand mit meinen restlichen Klamotten und sagt zu mir, ich sollte bitte ausziehen, er wäre eingezogen. Dein bester Freund? Genau. Hast du es als Scherz zunächst empfunden? Nee. Das war schon ernst. Ja, wenn sie beide schon fast nackt vor dir stehen, dann ist das, glaube ich, kein Spaß mehr. Aber da muss dich doch der Schlag getroffen haben. Ja. Warst du in irgendeiner Weise vorbereitet oder hattest du irgendeine Witterung schon, dass da was nicht stimmt? Mhm. Gar nichts? Nein, gar nicht. Wie lange ist dieser Mann dein bester Freund vorher gewesen? Ich bin 9 Jahre. Also 10 Jahre verheiratet, 9 Jahre bester Freund. Genau. Mhm. Und mit ihm hast du alles besprochen, das war so eine ganz enge Freundschaft. Ja, der war immer wieder da, der hat auch auf meine Kinder aufgepasst und der war auch bei den Geburten mit dabei und ist auch von 2 meinen Kindern Patenonkel. Und also das war so eine richtige Traumfreundschaft, wo man sich gedacht hat, mit dem kannst du über alles reden. Mhm. Der geht mit dir zusammen durch die Hölle und also, alles wirklich. Im doppelten Sinne ein furchtbarer Verrat. Einmal von Seiten deiner Frau und einmal von Seiten des besten Freundes. Genau. Ja. Ja, und dann gab's halt, ich war dann natürlich etwas angesickt und nicht mehr so freundlich wie vorher. Und, ja, wie hast du denn reagiert? Hast du deine Tasche genommen und bist gegangen oder was? Nee, ich habe halt angefangen zu diskutieren. Ich wollte halt wissen, warum. Mhm. Ja, ich habe halt einfach die Frage gestellt, warum. Sehr richtig. Ja, und dann fing er an, mich anzubrüllen und dann habe ich zurückgebrüllt und nachher hob er die Hand und dann gab es 3 Schläge und dann saß er auf dem Boden. Mhm. Und dann bin ich halt im Streit, bin ich aus der raus, bin wieder in den LKW eingestiegen, bin losgefahren, bin auf die Autobahn gefahren Und auf einmal, ja, als ich wieder wach geworden bin, lag die ganze Karre auf der Seite. Ich hatte versucht, mich über die Brücke zu schieben mit dem LKW. Aber die Leitplanken waren dann etwas stärker. Das heißt, du, das habe ich nicht verstanden, du hast bewusst, wolltest du was machen? Ja. Ja, ich habe versucht, mich umzubringen. Du hast versucht? Kannst du ruhig beim Namen nennen. Das ist aber nicht das einzigste Mal. Und ja, da kam dann halt Polizei und die haben dann halt gesagt, okay, ich wäre eingeschlafen. Und haben mir dann den Führerschein abgenommen. Dann bin ich zu meiner Mutter. Und meine Mutter ist dann irgendwann auf die Arbeit. Mein Stiefvater ist auch auf der Arbeit gewesen. Und da habe ich mir dann 70 Tabletten Intus gefiffen und eine Flasche Jack Daniels hinterher. Da lag gar nicht viel Zeit zwischen diesem Unfall und dann den Tabletten. Nee, also die drei Selbstmordversuche liegen im Umkreis von 3 Wochen. Ja. So, wer hat dich gerettet, nachdem du die Tabletten genommen hast? Meine Mutter kam dann wieder nach Hause und hatte mich bewusstlos auf dem Küchenboden gelegen sehen. Und die Tablettenpackungen und so weiter auf dem Tisch. Die hat dann sofort einen Notarzt geholt und der kam dann und hat sich dann in die Uni gebracht. Und Magen ausgepumpt, ganz den obere und dann bin ich in die Psychiatrie gekommen. Was war der? Ja klar, wegen Suizid, dann passiert das. Genau. Was war dann der nächste Selbsttötungsversuch? Jo, war dann halt, ich war dann in der Psychiatrie und ich war dann am Anfang immer noch der Meinung, so alle sind so bekloppt, nur ich bin gesund. Und irgendwann durfte ich dann wieder raus. Weil am Anfang hatte man mich ja weggesperrt und irgendwann durfte ich wieder raus. Und da bin ich in die Stadt gelaufen und bin in die Fußgängerzone. Und da ist eine große Ampelkreuzung und ja, da kam dann auch so ein ganz großes Auto um die Ecke und ich bin einfach losgerannt. Mein Gott. So. Warst du verletzt? Nee, der hatte relativ gute Bremsen. 3 Selbsttötungsversuche. Ja, das war auch wieder ein Selbstmordversuch. Und dann bin ich wieder weggesperrt worden in die Psychiatrie. Da war ich insgesamt 3 Monate. Und die haben mich dann komplett neu, also mit Medikamenten eingestellt, dass sowas nicht mehr passiert, haben Psychologengespräche gehabt, Verhaltenstherapie und das Ganze den Obere. Jetzt machen wir mal. Ja, bitte? Diagnostiziert hatte man damals Persönlichkeitsstörungen mit aggressiven Impulsausbrüchen begleitet von suizidalen Depressionen. Aha. Da habe ich 3 Tage für gelernt. Ja. So, jetzt machen wir mal einen Zeitsprung nach heute. Diese Trennung war am 17.12. voriges Jahr. Du hast heftige Dinge gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Du fährst Auto, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, es geht dir wieder relativ gut, hoffe ich. Wie geht es dir? Erzähl es. Mir geht es eigentlich blendend. Mir geht's bombig. Ich bin dann halt weggezogen, etwas weiter weg, damit dieses Umfeld größer wird. Ja. Ich habe mir neue soziale Kontakte geknüpft. Ich habe mir meinen Führerschein wieder besorgt, was übrigens nicht unbedingt leicht war. Das glaube ich nach den Geschichten. Ja. Und hast du denn mit deiner Frau dann nochmal danach mal ruhig reden können? Das ging ein bisschen im Streit her und hin. Und da ging es dann auch um Unterhalt, weil ich zahle ja Unterhalt für die 3 Kinder. Und dann ging es ums Besuchsrecht. Und vor 2 Wochen hatten wir den Scheidungstermin. Und am Scheidungstermin war es relativ ruhig. Ja. Was mir eigentlich ziemlich skeptisch vorkam. Im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, warum. Nämlich? Sie ist schwanger von ihm. Und das ist nicht in ihrem Sinne? Oder wie verstehe ich das? Ja, sie hat wahrscheinlich gedacht, dass ich dann dafür noch Alimente bezahle, weil er wohl mittlerweile am Ausziehen ist. Ach so, das ist auch schon wieder kaputt zwischen den beiden. Ja. Ach so. Ist denn das Besuchsrecht, ist das klar geregelt, dass du deine Kinder gut und regelmäßig siehst? Also ich normalerweise alle 2 Wochen nach Bedarf. Das ist mit dem Jugendamt so geklärt worden, aber alle 4 Wochen habe ich das für 3 Tage bei mir. Und das ist so auch in deinem Sinne und du bist zufrieden damit? Jo. Ja. Ja, was heißt zufrieden? Ich hätte gern lieber jeden Tag. Ja, natürlich, na klar. Ich sag mal, Kinder gehören zur Mutter und ich bin auf dem LKW unterwegs. Ich bin heute hier, morgen da und übermorgen dort. Ich könnte gar keine Verpflegung und Erziehung klar. gewährleisten. Ja, ja. Aber Sascha, das ist ja eigentlich eine sowohl traurige als auch sehr tolle Geschichte. Traurig, dass dir das so passiert ist. Da gibt's ja gar nichts zu diskutieren. Aber toll auch, dass du es geschafft hast, dich wieder so hochzurappeln nach dem Absturz. Ja, das hat auch sehr viel Kraft gekostet, weil die Psychologen, die sind natürlich in die Abgrundtiefe und überall rein und haben überall behandelt und gemacht und getan. Mhm. Und man muss halt sehr viel an sich selber arbeiten. Man muss sich dann halt irgendwelche Sachen eingestehen, die halt Fakt sind. Mhm. Und dass ich jetzt mit dir darüber rede, soll eigentlich nur einmal der positive Aspekt zeigen, zu sagen, es geht weiter. Mhm. Mhm. Und man kann es schaffen, ja. Mhm. Es sind nicht alle Psychologen, sind nicht bekloppt und eben Mann ist gesund, sondern das hat schon sein Ziel. Mhm. Und ich kann nur jedem raten oder allgemein raten, wenn mich einer fragt, ja, wie komme ich damit rum und wie geht denn und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Es gibt keinen Grund auf dieser Welt, der dir das Recht gibt, vorzeitig das Leben zu nehmen. Und wenn man so weit ist, dann sollte man sich freiwillig irgendwo in eine Psychiatrie begeben, weil das ist das Beste, was einem passieren kann. Das hört sich zwar extrem an, man wird weggesperrt und hin und her, aber mit den passenden Medikamenten und den richtigen Gesprächen ist das alles machbar. Ja. Nun bist du ja ganz, ganz gravierend, wie wir es gerade schon besprochen haben, von zwei Menschen enttäuscht worden, die dir extrem nahe standen. Das heißt, da ist ein großer Vertrauensbruch in deinem Leben passiert. Das ist im Moment noch das, woran ich jetzt arbeiten will. Genau, also das wollte ich jetzt fragen. Natürlich kann ich heute nicht hingehen und kann gleich, wenn ich heute bei mir einer, wenn wir uns auf der Straße begegnen und gehen einen Kaffee trinken und du sagst, ach ja, und man könnte und eventuell, da bin ich natürlich extrem vorsichtig mittlerweile. Mhm. Also es ist schwierig, an mich ranzukommen. So auf Abstand, auf Distanz ist das kein Problem. Mhm. Es gibt also auch keine neue Beziehung bislang. Ne, die wird es doch, glaube ich, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, die wird es nie mehr geben, aber bis jetzt fehlt auch irgendwo das Interesse dafür. Ja, okay, vielleicht dauert das auch noch eine gewisse Zeit, bis du dich davon erholt hast. Das wird schon noch wieder kommen. Du bist ja noch jung an Jahren. Jo. Ja. Sascha, es hat mich gefreut, dass du angerufen hast. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass natürlich immer wieder Menschen genau oder ähnliche Sachen erleben wie du. Und da kannst du ja natürlich schon mit deinen Erfahrungen ein bisschen Mut machen und auch den Leuten einen Zuspruch geben. Das finde ich sehr nett und sehr gut, dass du es getan hast. Also wie gesagt, ich kann da nur einen Satz dazu mitgeben. Für Leute, die jetzt noch keine Psychiatrie-Erfahrung haben. Im Volksmund wird immer gesagt, Psychiatrie und Festketten und dies und das und jenes. Das ist alles gar nicht so. Man muss es sich halt vorstellen wie ein ganz normales Krankenhaus. Ja, ja. Die Krankenpfleger und die Ärzte, die laufen halt in Zivilklamotten rum. Hm. Also so war es bei mir. Und man hat immer jemanden, der mit einem spricht und man ist so ein bisschen abgeschottet von Problemen. Also ich persönlich empfand es jetzt nicht als schlimm. Mhm. Klar, die Horrorvorstellungen, das sind wirklich Sachen von gestern und vorgestern, wie es in den Psychiatrien aussah, so ist das heute nicht mehr. Sascha, allzeit gute Fahrt wünsche ich dir und viel Glück für alle Beziehungen oder Freundschaften, die dir noch in deinem Leben hoffentlich begegnen werden. Alles Gute wünsche ich. Jo. Tschüss. Tschüss. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten Anrufer um 1.33 Uhr. Der ist 40 Jahre alt und heißt Norbert. Hallo Norbert. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema, Norbert? Mein Thema ist das Problem mit meiner Frau. Also ich erniedrige meine Frau. Ich beleidige die. Ich verletze die wirklich seelisch zutiefst durch meine Schläge. Verbale, körperliche Schläge sind nicht so schlimm wie verbale Verletzungen und ich weiß nicht, warum ich das mache. Ein paar Grundfakten, wie lange verheiratet? Wir sind ja 2 Jahre seit letzten Samstag verheiratet und seit letzten Freitag bin ich rausgeschmissen aus meinem eigenen Haushalt mit meiner Frau zusammen. Habt ihr ein Kind? Wir haben 5 Kinder, also meiner Frau und ich habe selber ein Kind. Aber das Kind lebt nicht bei mir, das ist von meiner Ex-Frau. Achso, also ihr habt gemeinsam kein Kind? Wir haben doch ein gemeinsames Kind, das ist leider letztes Jahr verstorben. Ja. Meine Frau hatte Plazenta Previa. Mhm. Und das war schon sehr tragisch. Und ja, und sonst haben wir keine eigenen Kinder. Du hast sie erniedrigt, verletzt. seelisch, verbal, durch verbale Attacken immer wieder verletzt? Immer wieder verletzt, nicht körperlich, also wirklich nur rein verbal, das heißt nur rein verbal, verbale Stimme als körperlich. Ich hab sie beleidigt, ich habe sie als Schlampe betitelt, dass sie lesbisch wäre, wenn eine Freundin hatte, die ständig Kontakt mit hatte, die uns auseinanderbringen wollte halt. Und ich hab sie als, was hab ich, Schlampe manchmal, dreckiges Tier, habe ich gesagt, ich habe mir jedes Blatt Papier aufgeregt. Und die Kinder, die haben, habe ich gesagt, ihr müsst aufräumen, Kinder räumen halt nicht immer auf. Und ich habe die halt immer fertig gemacht. Aber ich habe hinterher daneben gestanden, ich habe teilweise, hätte ich selber weinen können. Mir tat es so leid, ich weiß nicht, warum ich diese Sache mache, macht mich selber fertig. 2 Jahre verheiratet, wann fing das an? Meine Frau sagte, also ich werde schon seit 2 Jahren so, aber... Von Anfang an? Mir ist es nie aufgefallen, weil ich hatte damals, war ich mal so 3 Monate zusammen und ich hatte meine Wohnung, meine Frau hatte die ihre Wohnung, die war damals im Frauenhaus, wohl bemerkt, und war halt was ganz anderes gewesen. Ne? Bist du denn ein nervöser Typ? Liegen bei dir die Nerven ziemlich blank? Ja, sagen wir so, ich war von immer ein nervöser Mensch gewesen, sag ich mal, schwache Nerven gehabt, aber ich fahre LKW, wie mein Vorgänger halt auch, ja. Aber ich fahre Nahverkehr und ich bin teilweise 15 bis 18 Stunden unterwegs, also in den letzten Zeiten, auf jeden Fall bei den letzten Firmen, wo ich war, und ich hatte einfach keine Zeit für meine Frau gehabt. Also vom Beruf ein großer Druck, großer Stress, das kann man verstehen, wie du es gerade geschildert hast. Gibt es sonst noch Probleme in deinem Leben? Also so eigentlich bin ich immer gut klargekommen. Ne? Mhm. Wie gesagt, bis halt, ich weiß nicht, woran es liegt. Also wie gesagt, mir tut es tierisch leid, dass ich das mache. Ich habe den schwersten Weg wirklich gewählt für einen Menschen, also der sowas noch nie hatte. Ich bin zur Psychiatrie gegangen bei uns und freiwillig. Wollte mich freiwillig einliefern lassen, weil ich wirklich alles für meine Frau tun will, alles für die Liebe tun will zu meiner Frau und alles versuche, was ich machen kann. Ja, und wie war das? Du bist freiwillig hingegangen? Ich habe mit denen da gesprochen, aber ich bin abgewiesen worden, weil halt kein Platz frei ist. Mhm. Ich habe nämlich andere Psychiatrien angerufen, nur weil ich unbedingt da rein möchte. Ich möchte, dass mir geholfen wird. Jetzt bist du aus der Wohnung raus, aus eurer gemeinsamen Wohnung. Richtig. Hat sie dich rausgeschmissen? Ja, die hat mich rausgeschmissen, ja. Wo wohnst du, lebst du jetzt? Derweil, jetzt seit einer Woche war meine Mutter halt notgedrungen. Mhm. In dieser Woche hast du mit deiner Frau Kontakt gehabt? Ich habe die gesehen, gestern, vorgestern, ganz kurz war nicht, und ich habe mit ihr gesprochen. Und meine Frau, die sagte, zurzeit empfinden die gar nichts, weder Hass noch Liebe, und die weiß selber nicht, was die machen soll. Mhm. Ich kann meine Frau verstehen, was ich gemacht habe, war... Und du hast, ich meine, wenn das über so einen langen Zeitraum passiert und es dir selbst so leid tut und du selbst sogar in die Psychiatrie willst, hast du doch wahrscheinlich auch sehr viel über dich nachgedacht, woher das kommt, woher das rührt, welche Ideen hast du? Ich denke vielleicht aus meiner Kindheit, weil mein Vater, der war Alkoholiker, der hatte uns geschlagen, der hat uns erniedrigt, hat meine Mutter geschlagen und ich habe meinen Vater damals fast umgebracht, also weil er meine Mutter geschlagen hat und... Mhm. Ich habe also wirklich, denke mal, das ist ein Schutzschild meinerseits, weil das waren Verletzungen, die der mir zugetragen hat, die haben gesessen. So, und sobald man mich angreift, denke ich mal, mit demselben Schutzschild greife ich zurück an. Ich weiß es nicht, warum ich das mache. Aber die Frau greift dich ja nicht an. Ich fühle mich durch jedes bisschen angegriffen, wenn ich ihr was sage und ich weiß nicht, ich fühle mich dann angegriffen, wenn sie das erwidert, ne? Also eskaliert halt. Hat das allein mit dieser Frau etwas zu tun oder warst du in anderen Beziehungen früher auch schon derartig drauf? Ich war bei meiner, wo ich das Kind mit habe, der Frau war ich also auch schon heftig gewesen, aber da waren auch wirklich andere, sag ich mal, Gegebenheiten. Also ich hatte lebende Kultur in der Küche, meine Frau, die hat gar nichts getan und also nicht meine Frau, das war meine Verlobte damals nur. Und da herrschten halt dieselben Zustände. Ja. Und dann hatte ich die nächste Frau, da war ich 3 Jahre mit zusammen, die war Alkoholikerin und da war genauso heftig gewesen. Also für dich ist klar, du brauchst dringend psychotherapeutische Hilfe. Freiwillig sogar, ja. Im Moment ist es nur schwierig, weil man dich gar nicht reinlässt in ein Krankenhaus, in eine Psychiatrie. Genau, auch für die psychologischen Therapeuten, die ich mir aufgesucht hatte, da besteht absolut keine Möglichkeit, irgendwie da reinzukommen. Die Termine sind 1 bis 2 Jahre und ich finde eigentlich gar keine, ich weiß keinen Rat mehr, ich fühle mich irgendwie verlassen, weil ich will wirklich was tun, das ist wahrscheinlich der richtige Weg, der ich selber was machen will, und das wirklich intensiv in die Hand nehme, aber keiner hilft mir dabei. Glaubst du denn, dass du bei deiner Frau punkten könntest, wenn sie jetzt sieht, hoffen wir mal, dass das bald klappt mit der Psychiatrie, wenn sie merkt, du bist in der Psychiatrie und du meinst es wirklich ernst mit der Selbsthilfe? Ich hoffe es, weil ich wirklich versuche alles. Ich meine, ich habe vor 3 Monaten selber auch gesagt und ich hatte, wie gesagt, LKW gefahren. Ich hatte einfach nicht die Zeit. Hm. Ich habe gesagt, ich gehe diesen Weg, ich mache das, aber ich hatte nicht die Zeit, dahin zu gehen. Ich hatte vielleicht einen Termin gehabt. Ich weiß, das ist ein großes Problem für LKW-Fahrer mit diesen Terminen in Beratungsstellen. Ist in der Tat ein großes Problem, höre ich immer wieder. Ja, und jetzt bin ich krankgeschrieben, ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch und ich bin da nicht drauf klargekommen, was passiert ist. Mhm. Also ich fasse zusammen, da ist ein Typ, der hat ziemlich viel Scheiße gebaut, so kann man sagen, ja. Der aber sehr selbstkritisch ist und sagt, ich brauche Hilfe, ne? So kann man sagen. Richtig, ich bezeichne mich selber irgendwo für das, was ich getan habe als Arschloch. Also ja. Ich kann meine Frau stehen, wenn die mich hassen würde oder wenn die das Wort sagen würde, aber mir tat es leid. Ich war das selber gar nicht schuld, ich habe das selber gar nicht gewollt, ich habe das einfach nur gemacht, das wie im Wahn. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich mache so lange, bis mein in dem Augenblick mein Feind auf dem Boden liegt und tritt noch weiter darauf. Und natürlich tut mir das selber leid. Ich weiß nicht, warum ich das mache, warum ich hier aufhören kann, warum ich kein Ende finde. Also ich weiß jetzt nicht, welche Mittel und Wege es gibt, doch in so einer akuten Situation doch in die Obhut einer Klinik zu kommen. Mit Sicherheit wird es da Wege geben. Das wird dir jetzt mein Psychologe sagen. Ja. Der Peter ruft dich jetzt an, Norbert, und redet in ihr könnt ausführlich darüber sprechen und ich glaube, ich meine auch so eine Ahnung zu haben, was man da machen kann. Ja. Dann kriegst du die Information von ihm. Einverstanden? Prima. Sehr gut. Dann legst du bitte auf und er ruft dich gleich an. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Dobian, und wünsche dir alles Gute weiter für deine Wünsche ich auch. Sendung. Norbert, alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Und wenn ihr uns mailen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen unter domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben, damit wir euch natürlich dann auch sehr schnell zurückrufen können. Hier ist Patricia und Patricia ist 32. Hallo Patricia. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. So, über was reden wir? Wir reden darüber, ich habe seit einem Jahr eine Sexaffäre gehabt. Sag bloß. Ja. Du hast seit einem Jahr eine Sexaffäre gehabt. Ja. Bist du solo? Ich bin solo. Ja. Du sagst, ich habe seit einem Jahr eine Sexaffäre gehabt. Das heißt, die ist beendet. Ja, er hat sie beendet. Erzähl mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, Wer war das? Bitte? Wer war das? Hatte der, war das ein Mann mit einem... Ich habe einen im Internet kennengelernt. Ja. Ein Mann vor einem Jahr. War der verheiratet? Nein, er ist auch Single. Ach so. Mhm. Und war das gleich von Anfang an klar, dass es eine reine Sexaffäre werden sollte, sein sollte? Also ganz am Anfang war es nicht klar. Also wir hatten uns, wie gesagt, kennengelernt und ich habe mich in ihn etwas verliebt. Ach doch, das dann doch. Ja. Ja, und wir hatten dann Sex gehabt und er sagte dann auf einmal ein paar Tage später zu mir, er hat keine Gefühle für mich, wir können uns treffen zum Sex, aber mehr nicht. Was hast du da empfunden, als er das gesagt hat? Ja, ich war natürlich traurig. Mhm. Ich habe geweint. Dennoch lief es dann ein Jahr. Ja. Warum hast du es dann laufen lassen? Wegen dem Sex halt. Oder in der Hoffnung, dass sich vielleicht bei ihm noch was verändert wieder. Auch, ja. Wie oft habt ihr euch so gesehen? Wir haben uns alle 3 Wochen einmal gesehen. Ist ja auch nicht so oft. Das war jetzt nicht regelmäßig. War das ein besonderer Sex? Ja. Ja? Für mich ja. Für dich ja. Was war daran besonders? Ich kann es dir nicht erklären. Es war einfach, entschuldige den Ausdruck, wenn ich das jetzt ein bisschen anders sage, es war einfach geil. So Sex hatte ich nie in meinem Leben gehabt. Also eine ganz neue Erfahrung, ganz neue sexuelle genau. Erfahrung. Mhm. War das für ihn auch so? Also er hat mir gesagt, er fand es immer gut mit mir. Ja. Und er hat gesagt, er hat auch nie so eine Frau gesehen wie mich, die im Bett so war. Ihr habt aber jetzt nicht besondere sexuelle Praktiken im SM-Bereich oder sowas gemacht. Nee. Alles, das haben wir nicht gemacht. Ja. Alles ganz normal. Ja, nur sehr ekstatisch. Genau. Genau. Warum ist es nun beendet worden? Ja, das weiß ich nicht. Oh, wer hat es denn beendet? Er hat es beendet. Er hat es beendet. Wann genau? Vor 2 Tagen. Oh. Ja. Du bist darüber sehr... Er hat mir geschrieben, dass er keine Lust mehr hat auf mich. Das ist natürlich auch kein schöner Satz, den man nicht gerne hört. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Weiter hat er nichts geschrieben. Ja, wie gesagt, er hat geschrieben, er hat keine Lust mehr. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Hat er geschrieben? Ja. Also er meinte das so Weil er kann das ja, ist klar, wir waren nicht in der Beziehung, das geht dann von heute auf morgen. Damit musste man ja rechnen, dass natürlich das so passiert. Ja, ja, von seiner Warte aus gesehen, wo ist das Problem? Nur, die Lust ist vorbei und nun tschüss. Ja. Hast du das denn so bei dem letzten Treffen gemerkt, dass das nicht mehr so, dass die... Nein, also wir hatten uns die letzte Zeit schon öfter getroffen. Da haben wir uns jede Woche einmal getroffen. Das war alles ganz, ganz normal. Du warst aber bis zum Schluss oder bist immer noch in den Mann verliebt. Immer noch. Und ziemlich sogar. Mhm. So dass du jetzt sehr traurig bist. Sehr. Und? Ich weiß auch irgendwie gar nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Das ist aber auch sehr schwer, weil du kannst überhaupt nichts machen. Nein, das kann ich nicht. Nee, du kannst nichts machen und du hast überhaupt keine Chance. Mhm. Du hast immerhin ein Jahr... wäre die Möglichkeit da gewesen, dass er sich vielleicht doch in dich verliebt, aber es war halt nicht so. Ja, das hatte ich ja gehofft. Genau. Ja. Und dann beendet er es auch noch mit dem Satz, ich habe keine Lust mehr. Ja. Das ist wirklich radikaler, geht es nicht mehr. Da steht man da und ist angeschossen und kaputt und kann gar nichts machen. Es ist auch so, dass ich morgens aufstehe, der erste Gedanke ist an ihm und abends, wenn ich ins Bett gehe, auch. Mhm. Weil er hat immer gesagt, wir sind gute Freunde. Naja gut, das sind immer so Sprüche mit den guten Freunden. Ja, ja, und gute Freunde gehen auch nicht miteinander ins Bett. Ja. Ist ganz einfach so. Ja. Das heißt, wenn es jetzt ihm nachgeht, und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, werdet ihr euch gar nicht mehr sehen. Nie mehr. Genau. Nie mehr. Ich weiß es nicht. Wohnt der in deiner Umgebung, deiner Stadt, deinem Ort? Ja, das heißt, wohnt in meiner Stadt. Das heißt, man könnte sich durchaus auch über den Weg laufen, zufällig. Ja, klar. Mhm. Wie hast du denn jetzt darauf reagiert, als er geschrieben hat, ich habe keine Lust mehr? Ja. Er hat gesagt, ich soll ihm nicht ständig Nachrichten mehr schreiben und ihm nicht auf die Nerven gehen. Was soll ich da noch sagen, ne? Das heißt, du hattest doch darauf reagiert. Ja, ich hatte mit ihm ja noch weitergeschrieben und er hat mir einfach gesagt, ich soll ihm jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen. Oh, Patricia, also mehr, bitte erniedrige dich um Gottes Willen nicht noch weiter. Und er weiß ganz genau, was ich für eine schlechte Ehe hinter mir habe. Ja, aber du kannst jetzt kein Mitleid erwarten. Nein, kann ich auch nicht. Gar nichts. Deine Vergangenheit, alles spielt jetzt da erstmal keine Rolle. Ich meine, man kann ihm ja gar keine Vorwürfe machen. Er hat es dir ja von Anfang an so gesagt. Ja, aber ich denke, Domian, wir sind alles Menschen. Und wenn dann die Gefühle da auf einmal... Man kann sie ja nicht abstellen. Nein, man kann sie nicht abstellen, aber man kann sie anfeuern. Oder man kann auch versuchen, die Gefühle irgendwann mal auch zum Erlöschen bringen, sagen wir so. Ja, wenn das so einfach wäre. Ja, aber ich glaube, du hast jetzt ein Jahr nichts gegen diese Gefühle getan, sondern hast dich immer weiter hineinbegeben in diese Hoffnung. Mhm. Ja. Jetzt, spätestens jetzt, ist der Zeitpunkt da, wo du ganz radikal mit dir ins Gericht gehen musst und alle Sehnsucht, alle Sentimentalität, alle Träume, alles muss kaputt und gemacht werden in dir und verdrängt werden. Alles muss weg aus dem Kopf. Ja, denn das ist der einzige Weg für dich, da rauszukommen. Wenn du jetzt die Träumereien da anfängst und romantisierst, was alles sein könnte und wie toll er doch ist. Er ist nicht toll, weil er dich nicht will. Deshalb ist er nicht toll. Der will dich nicht. Du bist ihm völlig egal. Dein Herz, deine Seele, deine Psyche, alles ist diesem Mann egal. Sonst hätte er dich jetzt nicht so behandelt. Der wollte nur deinen Sex, der wollte deinen Körper. Und selbst dieser Körper interessiert ihn jetzt auch nicht mehr. Du bist gar nichts für den. Nichts. Nee. Nichts, gar nichts. Und das musst du dir immer und immer und immer wieder einbläuen, um aus diesem Tief rauszukommen. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Nein, momentan nicht. Nicht? Mm-mm. Ist keine harte Arbeit? Bitte? Es ist keine harte Arbeit im Moment? Doch. Doch, klar. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt und wie ich jetzt denken soll. Das ist das Problem. Patricia, du musst jetzt versuchen, dein Leben zu organisieren, dass du dich viel ablenkst. Ich weiß nicht, was du so in deinem Leben sonst alles machst. Das ist doch jetzt auch erstmal, musst du mir auch gar nicht erzählen. Du musst nur sehen, dass du gut abgelenkt wirst. Mhm. Und da musst du dir einfach als Disziplin auferlegen, alle Träumereien dir zu verbieten, die mit diesem Mann zusammenhängen. Ich weiß, das ist leicht gesagt und du wirst 100.000 Rückschläge erleiden, aber nur so kannst du es schaffen, wenn dir das immer wieder einbläust. Der will dich nicht. Schreibt dir großen Zettel irgendwann an die Wand, er will mich nicht. Der findet mich blöd und der will auch meinen Körper nicht. Ja, das ist schwer für mich zu akzeptieren. Glaube ich. Aber du musst es akzeptieren. Das glaube ich schon, aber diese harte Wahrheit wird dir letztendlich irgendwann helfen. Mhm. Diese brutale Wahrheit. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, Patricia. Tut mir leid, aber... Ich habe Angst, dass ich irgendwie daran zerbreche. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man das immer denkt, wenn man eine Liebesgeschichte verloren hat. Dann denkt man immer, man zerbricht daran. Aber ich glaube, zu 99% oder 98% der Menschen zerbrechen daran nicht. Wir alle berappeln uns wieder nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und du auch. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es auch sehr für dich, liebe Patricia. Also, sei streng mit dir und verbanne alle Gedanken und Träume. Ja, das. Ich werde versuchen. Ich wünsche es dir von Herzen und alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Oh, ein ganz junger Mann mit einem sehr schönen Namen. Isaac, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Ja, hallo, Herr Isaac. Schön, dass Sie da sind. Isaac ist ein sehr schöner Name. Ja, ja finde ich. Es geht darum, dass ich umgezogen bin Anfang des Monats. Alleine jetzt. Ja. Jetzt alleine. Also von zu Hause ausgezogen. Ja, genau. Also meine Mutter ist eigentlich umgezogen und ich musste da entweder mit oder wegziehen. Und hast jetzt eine eigene Wohnung? Ja, sozusagen. Ich wohne in einer WG seit Anfang des Monats. Was ja nicht schlecht ist, oder? Ja, theoretisch nicht. Bisher bin ich noch allein hier, weil der WG-Mitbewohner im Urlaub ist, aber ist jetzt egal. Ja. Eigentlich ist das ganz gut, das finde ich alles gut, aber ich habe eigentlich kein Geld, um das zu finanzieren. Mhm. Meine Mutter hat mir jetzt die Kaution gegeben für den ersten, also die Kaution und die Miete für den ersten Monat bezahlt. Mhm. Aber für den zweiten Monat hat sie mir jetzt gesagt, obwohl das früher anders abgemacht war, dass sie das nur 20 € dazu tun will. Das sind insgesamt 300 € Miete, die ich bezahlen müsste. Mhm. Es war auch so abgemacht, dass sie das bezahlt und auch von meinem Kindergeld dazu. Jetzt meint sie aber, dass sie das nicht mehr bezahlen, dass sie das nicht bezahlen will, das auch nie so abgemacht war. Und dass ich dann nächsten Monat nicht genau weiß, was ich machen soll. Also ich habe mich jetzt einmal mit ihr unterhalten und da mehr oder weniger gestritten. Wie ist sie denn so drauf? Ist sie dir ein bisschen feindschaftlich gesonnen im Moment? Oder hört sich ein bisschen komisch an? Vielleicht. Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund zusammengezogen, verstehe ich eigentlich nicht so mit dem. Aber wirklich feindschaftlich nicht, ein bisschen vielleicht, aber es ist auch seltsam. Es ist so, ich habe das Gefühl, die will einfach irgendwie Kapital daraus schlagen, dass sie noch ein bisschen mehr Geld hat. Und ich habe dann nur noch vielleicht gerade so viel zum Überleben. Ich habe jetzt einen 200-Euro-Job. Ja. Bis Februar würde ich zur Abendrealschule gehen. Mhm. Aber erst im Februar muss ich so weit kommen. Im Februar kriege ich dann BAföG und dann wäre es eigentlich kein Problem mehr. Aber jetzt sagt meine Mutter, ich soll vom 400-Euro-Job die Wohnung mitbezahlen und ich weiß nicht, ob das reicht einfach. Ich wohne jetzt gerade erst alleine. Ich bin ja keine Rechtsberatung hier. Ich ahne nur so, dass deine Mutter sogar verpflichtet ist, in gewisser Weise dich zu unterstützen. Da werden wir uns gleich auch mal schlau machen. Die kann dich da nicht so ganz einfach hängen lassen. Also da gibt es Mittel und Wege. Und wenn wir es dir nicht exakt sagen können, dann wissen wir aber, wer es dir sagen kann. Okay. Bist du denn nicht dann auch sehr enttäuscht von deiner Mutter? Ja, klar, ich bin enttäuscht und aber ich hatte schon öfter solche Art Streit mit ihr und ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Mhm. Aber danach war ich erstmal richtig fertig, als sie mir das so gesagt hat und ich... Klar, da hast du ja Existenzangst auch. Ja. Und dann geht es darum, dass ich auch gesagt habe, dass es eigentlich... Ich dachte auch, es wäre irgendwie verpflichtet, dass ich mir das getan habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass sie mir das so auch schon gesagt hat und dann meinte ich, dass ich das auch sonst vor Gericht... Also ich habe ihr so gesagt, ich könnte auch vor Gericht gehen. So. Mhm. Das will ich eigentlich nicht, aber... Nee, wer will das schon, aber... und wie hat sie darauf reagiert, als du das gesagt hast? Ich glaube, sie nimmt das nicht so ganz ernst und sie meint, sie erzählt mir noch irgendwelche Lügen, dass sie fast gar nichts bezahlen muss, nur ganz wenig oder so. Mhm. Da bin ich mir nie so sicher. Gibt's klare Rechtsvorschriften? Mhm. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe 4 Geschwister. Ach so. Wie alt sind die? Alle so schöne Namen. Auf jeden Fall muss da bei mir am Unterhalt bezahlt werden. Mein kleiner Bruder hat einen kleinen Bruder, der wohnt noch bei ihr und der Rest wohnt alleine jetzt. Aber sie kennt ja deine Situation. Du hast jetzt deinen 400-Euro-Job und dann willst du zur Realschule gehen oder du willst den Schulabschluss nachmachen. Wie denkt sie sich das denn, wie du über die Runden kommen sollst? sie denkt, ich zahle, ich kriege genau 400 Euro, davon geht sie erstmal aus. Das ist ja gar nicht so, das ist ja das Maximale, was ich kriegen kann. Mhm. Und dann gebe ich davon 100 für die Miete aus und dann habe ich noch 300 für den Monat. Also das wäre im Idealfall so. Und ich weiß gar nicht, ob das reicht, ob das jetzt wenig oder viel ist. Ich meine, bei manchen Sachen muss man dann, ich habe noch nicht so eine Erfahrung damit. Mhm. Und das ist auch so eine moralische Frage, die, wegen der ich jetzt anrufe. Weil einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das will, ob ich die verklagen will oder nicht. Und ob ich überhaupt so zum Anwalt gehen will oder so, weil eigentlich will ich auch nicht so. Nun gibt es auch die Möglichkeit, haben viele von uns gemacht, meine Person eingeschlossen, dass man sich viele Jobs nebenher sucht, auch wenn man sich weiter qualifiziert. Mhm. Wohnst du in einer größeren Stadt? Jetzt ja. Ja, das heißt, du könntest dich ja auch auf deinen Hintern setzen und sagen, okay, das ist alles missig, ich kann mir mal die Rechtslage angucken, vielleicht muss sie mir sogar noch was geben, aber ich hab Stolz im Leib und ich kriege mein Leben selbst auch hin, indem ich Jobs suche. Das sind wahre Worte. Also im Jahr davor bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, habe da meinen externen Abschluss gemacht, Hauptschulabschluss. Mhm. Und ich bin jetzt gerade erst wieder dabei. Ich habe jetzt endlich mal eigentlich einen ziemlich coolen Job, wie ich finde. Ich arbeite in der Videothek. Mhm. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich komme da gerade rein und ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt klarkommen würde, wenn ich jetzt so richtig arbeiten müsste, so, weiß nicht, wie viel das ist, 40 Stunden in der Woche oder so. Ja gut, das müsstest du dann natürlich dann mal lernen. Und mal ja, und dann auch bis Februar. Das ist dann... Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist deine Mutter ja auch ein bisschen so drauf, dass sie denkt, Mensch, die faule Socke soll auch mal ein bisschen selbst was tun. Der ist 19 Jahre alt, der Bursche. Das passt eigentlich sogar zu ihr, aber das war eigentlich alles so, ich habe ja jetzt schon einen Job gesucht, habe schon meinen Abschluss gerade fertig gekriegt und jetzt eigentlich im Februar will ich nur zur Abendrealschule, aber ich konnte halt nicht vorher dahin und währenddessen, mich über Wasser zu halten, habe ich eben in der Videothek angefangen. Also ich würde mal sagen, wie du mir so erscheinst, ein bisschen mehr Feuer unter den Hintern täte nicht schlecht. wer gerade so in deinem Alter, es gibt so viele Hilfsjobs überall, du findest auch Sachen, da kannst du zwei, drei Jobs nebeneinander laufen lassen. Mhm. Und du kannst auch noch deine Realschule machen. Das geht alles. Das schaffen andere Leute auch. Dennoch ist natürlich auch noch interessant für dich, wie die Rechtssituation ist von Seiten deiner Mutter. Mhm. Würde ich sagen jetzt, also ich schlage mal vor, dass wir dich nochmal zurückrufen und wir machen uns mal ein bisschen schlau im Hintergrund. Okay. Ja? Isaac, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, auf Wiedersehen, Herr Dumm. Auf Wiedersehen, Herr Isaac. Michael, 47 ist noch hier. Hallo Michael. Ja, richtig. Richtig, Michael, um was geht's? Hi Domian. Ja. Ja, ich habe den ersten Bericht gehört von der Frau, die was mit ihrem Opa oder Vater. Ah ja, Diota vorhin, wo der Opa als Geist erschienen ist oder was richtig. Auch immer da erschienen ist. Ja, richtig. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch erlebt. Ja? Erzähl's uns schnell. Ja, also ich habe geschlafen, auf einmal macht das Peng und ich bin in meinem Bett drin, merke, dass eine Person ins Zimmer kommt, die war im Kopfteil. Wie? Da ist auch die Tür. Ja. Genau, symmetrisch, alles geometrisch, war genau so, wie es ist. Ja. Tür geht auf, Person kommt rein, dahinter war Licht, ich konnte auch die Person nur von Umriss her sehen. Und ich habe ganz starke Schwingung gehabt und dann ist es abgerissen und dann bin ich aufgewacht und ich lag genau an der Stelle natürlich in meinem Bett. Es war ganz komisch, das war, weißt du, was ich meine? Nee, habe ich nicht verstanden. Also nochmal, du warst alleine in der Wohnung. Genau, ich war alleine in der Wohnung. Du liegst und träumst. Du träumst, dass jemand, dass die Tür aufgeht und es kommt jemand rein. Das träumst du. Richtig. Und dann wachst du auf und dann? Dann bin ich... Ich bin da hoch und in dem Moment, als ich hoch bin, bin ich aufgewacht. Mhm. Und ich lag natürlich genau an derselben Stelle, wo ich war. Die Person war natürlich weg. Ne? Wie du warst in derselben Stelle, wo du warst? Du lagst im Bett. Ich lag in meinem Bett. Ja klar, du hast ja auch geträumt. Genau, vorher habe ich geträumt, dass da was passiert. Ja. Und in dem Moment gehe ich aus dem Bett hoch und es war weg. Mhm. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Ne? Und war ja nichts. Es kam ja nur eine Person ins Zimmer, ne? Sache, ne? Und ich bin morgens, wollte ich meiner Mutter erst erzählen, habe ich mir gespart. Ich bin nachmittags von der Arbeit. Ich verstehe den Gruselfaktor dieser Geschichte nicht. Du hast was geträumt und wirst wach. Warte doch mal ab, was passiert. Sag mal, ja, schnell. Genau. Nachmittags habe ich auch drüber nachgedacht, immer wieder. Ich komme nach Hause, meine Mutter erzählt mir, meine Oma ist genau heute Nacht gestorben. Mhm. So, meine Oma hat 40 Jahre lang in dem Haus gewohnt. Das war ihr Wohnzimmer. So, ich hab danach gecheckt, genau da, wo mein Bett stand und nicht durch die Tür aufgeht, dahinter war ein Flurlicht. Mhm. Und ich sag dir eins, also ist mir scheißegal, was andere Leute denken. Die ist, als sie gestorben ist, ist sie nochmal hingegangen, wo sie herkam. Glaubst du, dass das war das der Todeszeitpunkt, als du geträumt hast? So was habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und glaube das, was die erste Anruferin gesagt hatte, das habe ich, ich habe keine Angst vom Tod. Es gibt keinen Tod. Das ist meine Meinung. Michael, danke für den Anruf. Die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, cool. Tschüss. In der Technik, Julia, Jochum. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.